Alex und Sebastian studieren Klimaphysik im Master an der CAU. Das ist ein Studiengang, der sich mit Ozeanographie und Meteorologie beschäftigt. Dabei geht es darum zu verstehen, wie verschiedene Prozesse, wie zum Beispiel Wind, Strömungen oder Wellen, im Ozean und Atmosphäre ablaufen und sich über die Zeit verändern. Das klingt für manche von euch jetzt sicher nach einem sehr trockenen Thema, aber lasst euch am besten von Alex und Sebastian selbst erklären, warum dieser Studiengang so fesselt. Ich studiere das, weil es mich interessiert. Es ist einfach super spannend und den Ozean und die Atmosphäre miteinander zu verbinden und auch in Hinsicht auf Klimawandel ist einfach ein super spannendes, super aktuelles Thema. Also ich kann mich da Alex nur anschließen. Das ist hochbrisant, top aktuell. Wir alle wissen, wie wichtig der Klimawandel ist. Wir alle kennen die Fridays for Future Demonstration. Das Studium gibt uns einfach die Chance, in diese Blackbox reinzuschauen, das Klimasystem zu verstehen. Wenn man da mal so hinter die Kulissen schauen darf, dann ist das unglaublich faszinierend und zugleich auch ein bisschen beängstigend, weil man, glaube ich, nie das System zu 100% verstehen wird. Aber das macht auch so ein bisschen den Reiz aus. Ich glaube, da gibt es noch genug zu lernen in den nächsten Jahren. Das Thema scheint also wirklich wichtig zu sein. Aber eine wichtige Frage beim Studieren ist natürlich, was wird man denn mit diesem Studium am Ende? Das ist witzig, weil diese Frage stellen mir andauernd auch alle möglichen Leute in meiner Umgebung und ich weiß einfach noch nicht so richtig, was ich damit machen möchte. Ich glaube, ein Weg führt einen in die Forschung und in die Wissenschaft, aber es gibt sicherlich auch viele andere Möglichkeiten. Ich habe noch nicht mich entschieden, wohin es mich führt. Für Sebastian ist das bereits sein Zweitstudium und er kommt eigentlich aus dem Bereich der Wirtschaft. Deshalb weiß er noch einige Beispiele für mögliche Berufsfelder abseits der klassischen Forschung. Wenn man zum Beispiel an die Elbe denkt, an die Elbvertiefung, die notwendig ist, damit die riesen Containerschiffe da durchfahren können. Wenn man an Risikoplanung jetzt zum Beispiel ans Ahrtal denkt, an die Katastrophe, die dort letzten Sommer war und wenn man sich überlegt, wie kann man sich besser daran anpassen. Ich selber zum Beispiel arbeite in der Entwicklungszusammenarbeit, wo dieses Wissen auch gefragt ist, um eben Ländern auf ihrem Weg zu helfen, sich besser an den Klimawandel anzupassen. Vor kurzem hatten Alex und Sebastian im Rahmen eines Seminars zum Thema polares Klima die Aufgabe bekommen, ein Blog-Seminar zu organisieren. Zusammen mit ihren KommilitonInnen luden sie WissenschaftlerInnen ein, Vorträge rund um Arktis und Antarktis zu halten. Ziel war es, eine öffentliche Veranstaltung von Studierenden für Studierende zu organisieren. Das war eine einmalige Erfahrung und die beiden waren sehr gespannt auf diese Aufgabe. Ich hatte ehrlich gesagt hohe Erwartungen, weil das eben ein ganz anderes Format ist als dieses typische, man hat eine Vorlesung in der Woche und man hat eine Übung und bearbeitet dazu eine Hausaufgabe. Dann ist vielmehr dieses, man beschäftigt sich selbst in der Gruppe mit einem Thema seiner Wahl. Und war eine ganz schöne Balance aus, man arbeitet sich selber ein und man genießt einfach die Arbeit der anderen Gruppen. Alex und Sebastian wählten ihr Thema auf dem Gebiet der Paläoklimatologie. Dabei geht es darum, anhand von Messungen, Analysen sowie Datenreihen aus sogenannten Klimaarchiven die klimatischen Verhältnisse der erdgeschichtlichen Vergangenheit in Form einer Klimageschichte zu rekonstruieren. In diesem Fall waren die Klimaarchive Gletschervulkane. Der Eispanzer in der Antarktis ist mehrere Kilometer dick und da würde man eigentlich Vulkane jetzt erstmal nicht vermuten. Das Spannende ist, dass diese Vulkane eben eine Art Blick in die Vergangenheit einem auch ermöglichen, weil man an diesen Vulkanen ablesen kann, wie dick der Eispanzer in etwa war, als sie ausgebrochen sind. Eine große Besonderheit war natürlich auch, mit echten WissenschaftlerInnen in Kontakt zu kommen. Wie haben Alex und Sebastian das erlebt? Am Anfang große Nervosität auf jeden Fall. Wie formulieren wir es dann auch noch auf Englisch? Dann hatten wir auch erstmal keine Antworten bekommen, aber dann haben wir sehr schnell sehr nette E-Mails geschrieben mit ganz verschiedenen Wissenschaftlern aus aller Welt und es war irgendwie schön, Menschen und Gesichter zu verbinden mit diesen Namen, die man immer nur bei den Papern gelesen hat. Leider konnte das Seminar wegen Corona nicht in Präsenz stattfinden, was schade war, aber zumindest in einem Fall auch etwas Gutes hatte. Wir hatten einen Vortragenden aus den USA und einen aus Großbritannien und das wäre sicher nicht möglich gewesen, wenn wir das Seminar in Präsenz gehabt hätten. Das heißt, war bei uns auf jeden Fall ein sehr positiver Effekt. Auf die Frage, ob die beiden durch dieses Seminar noch weiter für ihr Studium motiviert wurden, haben sie eine klare Antwort. Auf jeden Fall. Also mich hat dieses Seminar total motiviert, einfach nicht nach dem Studium, nach dem Master direkt zurück in die Wirtschaft zu gehen. Also das schon zu versuchen, am Ball zu bleiben, sozusagen diesen Puls der Wissenschaft weiter zu spüren. Und ja, eine Promotion berufsbegleitend ist natürlich ein gigantisches Projekt. Und das beides irgendwie unter einen Hut zu bringen, das wäre natürlich der Traum, sage ich mal, das auch noch zu schaffen.